Alltagschinesisch. In der Muttersprache Chinesisch lernen. 用你的母语学汉语. Meiri汉语. Hallo, 大家好. Willkommen zu Alltagschinesisch. Ich bin Xiaolan. 大家好, ich bin Thomas. In der letzten Lektion hatten wir viel Spaß auf einem Bankett. Und ich weiß schon, was du als nächstes sagen wirst. Wiederholen wir doch kurz die Sätze, die wir dabei gelernt haben. Ganz genau. Bitte nach Ihnen heißt auf Chinesisch 您先请. 您先请. Also wiederum darauf kann man sagen 别这么客气. Aber doch nicht so förmlich. Richtig. 别这么客气. Und noch einige nützliche Toast auf erfolgreiche Zusammenarbeit heißt 为我们的合作成功干杯. Sehr gut. 为我们的合作成功干杯. Und wenn man auf gute Gesundheit anstoßen will, so sagt man auf Chinesisch 为大家的身体健康干杯. 为大家的身体健康干杯. Und der letzte Satz, 感谢你们的热情款待. 感谢你们的热情款待. Danke für eure Gastfreundschaft. Hier noch einmal eine Wiederholung der Dialoge aus Lektion 17. 您先请. 谢谢. 你是客人, 请坐这儿. 好,别这么客气。为我们的合作成功干杯。为大家的身体健康干杯。时间不早了,我们该走了。感谢你们的热情款待。欢迎你们以后常来。So viel zur Wiederholung, weiter geht es mit der heutigen Lektion. 请问,有洗发水卖吗? 我想退货。您的发票带来了吗? 您给退了吧? Einkaufen in Beijing ist wie überall auf der Welt. Es gibt hier viele große Kaufhäuser, auch internationale Ketten findet man viele. Es gibt auch quasi an jeder kleinen Ecke Läden für alltägliche Dinge. Das ist sehr praktisch, wenn man durch Beijing spaziert. Ganz genau. Das ist sehr angenehm. Angenommen, ich möchte in einem Geschäft nach Shampoo fragen. Wie sage ich das auf Chinesisch? Man kann sagen, 请问有洗发水卖吗? 请问有洗发水卖吗? 洗发水, shampoo. 洗发水. 卖, verkaufen. 卖. Ma ist eine Partikel, die meist am Ende einer Frage steht. Ma. 请问有洗发水卖吗? 请问有洗发水卖吗? Entschuldigung, gibt es hier Shampoo zu kaufen? Hier auch schon der erste Dialog. 请问有洗发水卖吗? 哦,就在前面的架子上. Und was muss ich sagen, wenn ich das Shampoo zurückgeben möchte? Man kann sagen, 我想退货. 我想退货. 退, zurückgeben. 退. 货, Ware, Artikel. 货. 我想退货。我想退货. Ich möchte diesen Artikel zurückgeben. Und hier ist der zweite Dialog. 这个可能坏了,我想退货。您的发票带来了吗? 带了。Der Verkäufer im Supermarkt fragt in solch einem Fall oft, 您的发票带来了吗? 您的发票带来了吗? 发票, Beleg. 发票. 带, bringen. 带, Lai bedeutet in diesem Fall, dass etwas in Richtung zum Sprecher hingebracht wird. Lai. Le ist eine Partikel, die auf die Abgeschlossenheit der Handlung hinweist. Le. Ma ist eine Fragepartikel. Ma. 您的发票带来了吗? 您的发票带来了吗? Haben Sie den Beleg dabei? 这个可能坏了,我想退货。您的发票带来了吗? 带了。 Wie sagt man auf Chinesisch, helfen Sie mir, das zurückzugeben? Man sagt, 您给退了吧? 您给退了吧? 您, die Höflichkeitsform von 你, 您, 给 heißt wörtlich geben. Hier ist es jedoch eine Partikel, die vor dem Verb tui, zurückgeben, steht, um die Betonung hervorzuheben. Gei. Tui, zurückgeben. Tui. Und was heißt der ba? Das ist ebenfalls eine Partikel. Sie steht am Ende eines Befehlssatzes, um die Forderung höflicher zu gestalten. Ba. 您给退了吧? 您给退了吧? Helfen Sie mir, das zurückzugeben. 给您换一个行吗? 不要了,您给退了吧? Machen wir jetzt einen kurzen Rückblick auf das, was wir heute gelernt haben. Okay, Entschuldigung, gibt es hier Shampoo zu kaufen? Heißt auf Chinesisch. 请问有洗发水卖吗? Gut. 请问有洗发水卖吗? 洗发水, Shampoo. 洗发水. Mai, verkaufen. Mai. Wenn man ein Produkt zurückgeben will, sagt man 我想退货. 我想退货. Ich möchte diesen Artikel zurückgeben. Haben Sie einen Beleg dabei? 您的发票带来了吗? 您的发票带来了吗? 发票, Beleg. 发票. Und schließlich helfen Sie mir, es zurückzugeben. 您给退了吧? 您给退了吧? Und nun noch einmal alle heutigen Dialoge. 请问,有洗发水卖吗? 哦,就在前面的架子上。 这个可能坏了,我想退货。 您的发票带来了吗? 带了。给您换一个行吗? 不要了,您给退了吧。 Weiter geht es nun mit den Hinweisen zur chinesischen Kultur. Ausländische Besucher sollten sich vom Taxifahrer, vom Hotel oder in den Geschäften immer einen Beleg geben lassen, sollten im Nachhinein Unstimmigkeiten auftreten. Auch sind Quittungen nötig für Garantieansprüche und Reparaturansprüche oder wenn man etwas umtauschen möchte. Besonders vom Taxifahrer sollte man sich immer einen Beleg geben lassen, denn wenn man wirklich im Wagen etwas vergisst, kann man mit Hilfe der Quittung den Fahrer ausfindig machen. Wie in anderen Ländern auch bekommt man in China beim Kauf eines Produkts oder beim Bezahlen im Geschäften den Beleg automatisch. Damit sind wir schon wieder am Ende unserer heutigen Lektion. Wie immer gibt es noch eine Quizfrage. Wie sagt man, helfen Sie mir, es zurückzugeben auf Chinesisch? Wenn Sie die Antwort wissen, schreiben Sie uns doch eine E-Mail an ger@cri.com.cn. Mehr Informationen finden Sie auf unserer Webseite unter german.cri.cn. Ich sage auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal. 再见! 再见.